Warum heißt die Kirche katholisch? Die wahre Kirche heißt katholisch, das heißt allgemein, weil sie alle Gläubigen aller Zeiten, aller Orte, jeden Alters und Standes umfasst und weil alle Menschen der Welt berufen sind, an ihr teilzuhaben. Das kann keiner ausgeschlossen sein von der katholischen Kirche, weil er da oder dort wohnt oder zur falschen Zeit geboren ist sozusagen. Ja. Und sind alle Menschen der Welt berufen, an ihr teilzuhaben. Und das ist der allgemeinen Heilswillen Gottes bezeichnet. Also der heilige Paulus wieder schreibt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Einheit, zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Ja. Diese Berufung verwirklicht sich bei vielen nicht durch ihre eigene Schuld, aber grundsätzlich alle Menschen zur Mitgliedschaft in der katholischen Kirche berufen, weil das der einzige Weg ist zum ewigen Heil. Ja. Im Sinne, wie wir es oben gesagt haben, außerhalb der Kirche, das ist ja auch keine wahre Heiligkeit.